neues Leben. Morgenröte steigt empor, warm und wohlig. Gib mir wieder Hoffnung, die ich letzte Nacht verlor. Am Horizont erwächst die Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit. Dies ferne Ziel doch zu erreichen, die unbekannte Sicherheit. Ein Leben, schön zu leben, vergessen die Vergangenheit. Doch der Weg ist so beschwerlich, durch die Wüste und durch den Sand. Hitze wechselt mit der Kälte auf dem Weg ins gelobte Land. Träume kämpfen mit Verzweiflung, Hoffnung ringt mit dem Verstand. Hoffnung ringt mit dem Verstand.